Ich hab zwei Phones. Ich hab zwei Phones. Ich hab zwei Phones. Ich hab zwei Phones. Eins für die Bitches und eins für das Money. Eins für die Bitches und eins für das Money. Eins für die Bitches und eins für das Money. Eins für die Bitches und eins für das Money. Ich hab zwei Phones. Ich hab zwei Phones. Ich hab zwei Phones. Ich hab zwei Phones. Eins für die Bitches und eins für das Money. Eins für die Bitches und eins für das Money. Eins für die Bitches und eins für das Money. Eins für die Bitches und eins für das Money. Eins für die Bitches und eins für das Money. Verpasse die Stitches, denn du bist nicht funny. Ich eat dieses Money, das Money so yummy. Hustenhaft Jüngling ist famer als Mahatma Gandhi. Die Bitches am Callen auf zwei Phones. Die Bitches am Callen auf iPhones. Du hast kein Phone, ich hab zwei Phones. Ich hab nie in meinem Styrofoam. Deshalb blowen die Slots, ich hab Bugs, ich hab Grob. Oh, ihr Blanz, Louis Gucci, Scherz, extravagant. Stelle dich an die Wand und dann zück ich die Gans. Und deine Schwester bläst jetzt meinen Schwanz. Und sie kann's, die kleine Ho. Bin es am Filmen mit der GoPro. Ich geb ihr Dough, sie will ein Foto. Hustenhaft Jüngling ist famous und so weiter. Ich bin dieser krasse Swagger auf dem Shirt, ein Polo-Reiter. Ich Trendsetter, du bist Biter. Mein Dick ist lang wie ne Feuerwehrleiter. Trappe durch die Hood, take deinen Schmuck. Ich hab diesen Look, komm und schluck. Ich fahr am Rawi rum, Bitch, und du sitzt im Bus. Ich bin cooler als du, denn von Prada der Schuh. Das Fashion-Shirt, tu noch dazu alles nu. Mein Mic ist von Blue, ich bin cool wie Captain Iglo. Der Drink Colorway, so wie dieser Milkaku. Hustensaft tippen auf Pillen am Trippen. Mit PCB kippen, die Bitches dann ficken. Die Pillen verticken, mit Hermes verschicken. Per Panna, Maka, nein, verschiffen. Ich hab zwei Phones. Ich hab zwei Phones. Ich hab zwei Phones. Ich hab zwei Phones. Eins für die Bitches und eins für das Money. Eins für die Bitches und eins für das Money. Eins für die Bitches und eins für das Money. Eins für die Bitches und eins für das Money. Ich hab zwei Phones. Ich hab zwei Phones. Ich hab zwei Phones. Ich hab zwei Phones. Eins für die Bitches und eins für das Money. Eins für die Bitches und eins für das Money. Eins für die Bitches und eins für das Money. Eins für die Bitches und eins.